Es ist an der Zeit, einen Kreis zu bilden. Hallo Individuum, hallo Gemeinde, hallo Dunkelheit und hallo Licht. Hallo, ihr kennt mich jetzt Philipp von der Sendung Jojo. Es wäre toll, wenn ihr das Mikro-Abo bei Radio Korax unterstützt. Wir brauchen den Zaster leider. Das ist hier ein tolles, freies Radio, wo Leute, wo Sachen gesendet werden, die sonst nirgends gesendet werden. Deswegen ist Radio Korax für mich so wichtig, weil einfach Leute, die Lust haben, was zu machen, keine großen Hirn zu überwinden brauchen, sondern einfach sich heransetzen können und hier loslegen können. Alle Infos unter cosend.org.